Diesen war gemäß ihres arischen Bluteinschlages die Macht gegeben, große Dinge zu reden, Lästerungen gegen Gott, seinen Namen, sein Heiligtum im Himmel und gegen die im Himmel, das ist auf der Asenburg wohnende Herrenschicht, zu schleudern. Schon damals schrie der Mischlingspöbel nach Freiheit und Gleichheit, trachtete voll Anmaßung nach der Herrschaft über die ganze Welt und dünkte sich so gut zu sein als unser einer, das ist als die arische kulturschöpferische Oberschicht, siehe 1. Mose 3, 21. Schon auf Atlantis zeigte sich das traurige Schauspiel, das seit Jahrtausenden in hunderterlei Formen über die Welt dahinging, 1918 auch über Deutschland. Die Hefe des Volkes, der Rassenmischungspöbel, bemächtigte sich der Zügel der Regierung und überwand die Heiligen Gottes, das ist die Aias. Dem Niederrassentum ward Macht gegeben über alle Geschlechter und Sprachen und Heiden und alle, die auf Erden, Atlantis, wohnten und deren Namen nicht in dem goldenen Buch des Lebens stand, beteten den schrecklichen Drachen an. Das heißt, sie gingen mit den neuen Tyrannen durch dick und dünn, wie in Deutschland in der Revolutionszeit 1918 bis 1924, und lobten die neue herrliche Freiheit und Gleichheit. Siehe hierzu Johannes Offenbarung 13,7. Wie bei uns führte diese Revolution und ihre Freiheit und Gleichheit nur dazu, dass sich die Bevölkerung untereinander erwürgte. Die Revolution wird in der Johannes Offenbarung 6,4 dargestellt als ein rotes Pferd. Höchst sonderbar, dass schon vor vielen Jahrtausenden, als dieser geschichtliche Bericht über Atlantis geschrieben wurde, rot die Farbe der Revolution und des Niederrassentums gewesen ist. Sie findet sich als Farbe der atlantischen Priesterherrschaft, des Weltjudentums, der römischen Weltkirche, der Weltfreimaurerei, der internationalen Sozialdemokratie und des blutigen Umsturzes, überhaupt immer als Zeichen und Farbe internationaler, volks- und staatsfeindlicher Institutionen und Bestrebungen wieder bis zum heutigen Tage und bleibt und ist seit Jahrtausenden immer wieder die Farbe des arierfeindlichen Niederrassentums, während die Lieblingsfarben der Arier seit undenklichen Zeiten weiß für die Unschuld, blau für die Treue und Gold für die Reinheit sind. Daher die weißen Kleider der Asen und Engel und die nordischen Landesfarben weiß, blau und gold. Die Herrschaft des niederrassigen Tieres auf Atlantis muss eine sehr tyrannische gewesen sein. Es wurden Bilder, Sinnbilder der neuen Freiheit geführt, wie etwa bei der großen französischen Revolution. Wer diese nicht anbetete, wurde getötet. Jeder war geächtet und wirtschaftlich unmöglich, der nicht das Zeichen der Revolution an der rechten Hand oder an der Stirne trug. Siehe Johannes Offenbarung 13, 15 bis 17. Man wird da lebhaft an die Zeiten der Revolution in Deutschland erinnert, wo mancher gezwungen wurde, irgendein rotes revolutionäres Abzeichen zu tragen und wo manchem das alte arische Hakenkreuz von der Brust gerissen und dieses ein Anlass zu seiner Ermordung wurde. Siehe Münchner Geiselmord. Unter den Altären im Tempel Allvaters war der Eingang zu den Grabgewölben und Gängen, in welche die ermordeten Aias gebracht wurden. Siehe Johannes Offenbarung 6, 9 bis 10. Kapitel 7 schildert die bewegliche Klage der übrig gebliebenen: Gott möge das Blut der Ermordeten an den Niederrassigen, die auf der Erde, also auf Atlantis, wohnen, rächen. Aus Kapitel 6, 11 geht hervor, dass die asische Bevölkerung zur Unterscheidung von den Niederrassigen weiße Kleider trug. Letztere tragen heute noch mit Vorliebe grelle, schreiende Farben. Die Offenbarung Johannes 12, 7 zeigt die Bemühungen der asischen Bevölkerung um die Wiedergewinnung der Herrschaft. Die Johannes Offenbarung 12, 13 und auch Daniel 10, 13 erwähnt, dass Michael, das ist der Asenkönig, und seine Engel, das ist das arische Volk, mit dem Drachen, das ist mit dem Niederrassentum, stritten. Die Johannes Offenbarung 12 und 19, 20 zeigen das schreckliche Gericht, das über Letztere hereinbrach, die falschen Propheten, das ist die Agitatoren für die Pöbelherrschaft, die Anführer der Niederrassigen und alle die, die das Zeichen des Empörers trugen, wurden lebendig in den feurigen Pfuhl gestoßen, der mit Schwefel brannte. Das ist zweifellos in einen brennenden Krater. Auch die amerikanischen Überlieferungen berichten wie die Bibel und die griechische Sage von der Büchse der Pandora, von Plagen, die über die atlantische Erde kamen, und nennen sie die Plagen des Feuers und des Wassers, des Hungers und des Windes. Auf atlantische Plagen deuten auch verschiedene Stellen der Edda.